Hartwig und ich. Wir hätten uns nur entgehen können, denn er war der vollkommen schöne Mann, wären wir einander nie begegnet. Da das aber geschehen war, war unsere Liebe unausweichlich. Die Liebe, nicht Hartwigs Tod. Die Frage, die mir von allen die quälendste blieb, nun schon 57 Jahre lang, haftig, 86 bis 43, 14 und 53, ja, 57 Jahre her. Warum er den Tod schoss, der sich schon ergeben hat. Die Schüsse fielen, Crampas stürzte. Nein, nein, Fontane. So problemlos war's nicht. Crampas schoss doch gar nicht. Und warum haben Sie das nicht gesagt, wenn Sie sich schon unsere Geschichte aneigneten? Dichterische Freiheit ist eines, doch Problematik, wo sie menschlich, mörderisch und peinlich wird, ja, schweinisch, einfach wegglätten? Auch seine Briefe, in denen er mich ausfragen wollte, ein Gerichtsreporter, kein Dichter. Gedichte waren das Einzige, was ich kannte von Fontane. Als er mir bei Lessings vorgestellt wurde, 1880, der Frack stand ihm ausgezeichnet, dem 60-Jährigen, über 1,80 lang, ich war 27. Dass er auch Romane schrieb, wusste kein Mensch, man kannte Fontane als Theaterkritiker. Da er stets mit THF zeichnete, so sagten die Berliner Theaterfremdling. Doch musste er ja von irgendwas leben und so schrieb er Kritiken. Wer nicht schreiben kann, rezensiert, sagte mein Mann, den Fontane höher schätzte als manchen Offizier sonst. Ich scheine als Person dem Dichter, war ja auch eine sehr junge Gans, gar keinen Eindruck gemacht zu haben, weil er mich nicht nur nie beschreibt in seinen vielen Briefen, immerhin die Titelfigur seines Hauptwerkes, sondern eine englische 14-jährige Methodistin als Vorbild seiner Effi preist. Und wie sie angezogen war, so zieht Fontane mich an. Hänger, blau und weiß gestreifter Kattun, Ledergürtel, Matrosenkragen. Typisch, dass es ein jüdischer Salon war, im damaligen Berlin, der Literaten und Aristokraten zusammenführte. Seit wann eigentlich nimmt man Fontane literarisch ernst? Hat keiner getan, bevor Thomas Mann um 1910 festhielt, Effi sei der deutsche Roman seit Wahlverwandtschaften. In Süddeutschland, zu meiner Erleichterung, kennt ihn heute noch keiner. Die lesen lieber Hesse oder Wiechert. Ich möchte wissen, ob Wiechert heraus ist aus dem KZ. Dass er publiziert, lässt es hoffen, macht's aber noch keineswegs gewiss. Warum Romanciers und selbst die Besten nicht ohne Klischees auskommen? Der Liebhaber hat jünger zu sein als der Ehemann. Wieso eigentlich? In Wahrheit war Hartwig 10 Jahre, mein Mann aber nur 5 Jahre älter als ich. Für Leser gleichgültig, mich aber verstimmt's. Was Fontane tut, als habe der Altersunterschied mich auf den sogenannten Schritt vom Wege gedrängt. Nein, so schlicht gestrickt waren wir drei nicht. Geht er hin, mein furchtbarer Mann, geht hin nach Jahren, in denen er mich kaum noch im Bett, beinahe nur als Hausfrau noch gewollt hat, und schießt Hartwig übern Haufen, den vierfachen Vater. Und er wusste, dass ich wusste, er hatte selber längst dieses kleine süße Miststück, von einer wusste ich, und was wusste ich sonst? Nichts. Schon weil ich aus Stolz keinem nachspioniert hätte, nie. Also nur seine Eitelkeit können die verjährten Briefe meines Liebhabers noch verletzt haben. Doch was heißt nur? Eben aus den Briefen hat er ja ablesen müssen, was ihm fehlte an Feuer und Liebe und Fantasie und Lebenskultur. Und das, gib's zu, ist schon eine vernichtende Kränkung. Dass ich aufgehört habe, Ardenne zu hassen, seit er aufgehört hat, mir den Zugang zu meinen Kindern zu verweigern, wäre Hartwig gegenüber gar nicht zu rechtfertigen. Verdankte ich nicht auch das Hartwig? Denn wie oft stellte ich mir vor, hätten wir miteinander telefonieren können vor der Schießerei, aber Telefone gab's ja noch nicht, er hätte... Nein, nicht daran denken. Daran darf ich nicht denken. Daran habe ich zu oft gedacht. Dass der Geliebte sicher doch... Ich darf ihn nicht idealisieren, auch er war nur ein Mensch. Dass er mir den Vorwurf sicher doch nicht erspart hätte, wie hätte er können. Es sei meine Schuld, ja, mein Vertrauensbruch. Denn Briefe aufheben ist Vertrauensbruch, die ihn nun töteten. Hab ja keine Ahnung, wie sollte ich's wissen, ob Fontane sich das nur ausgedacht hat oder ob's wirklich so war, dass Hartwig schlagartig wusste, er werde fallen, als ihm Ardennes Forderung überbracht wurde. Noch eine Nacht dann, bis er um 6 aufbrach. Diese Nacht mit der Nötigung der Frau, die Wahrheit zu sagen und sich loszureißen von den 4 Kindern, die ja nicht begriffen haben können, warum da Panik war bei den Eltern. Wie sollte keine Panik gewesen sein? Erstaunlich, dass Fontane dieses doch zweifellos dramatischste Moment als Dichter einfach übergeht. Diese letzte Nacht Hartwigs, wie wird er da gehadert haben mit mir? Wenn gehadert überhaupt das Wort ist, verflucht haben muss er mich, Herrgott. Denn wieso sonst kein Abschiedsbrief? Dostojewski hätte genau dies fürchterlich ausgebeutet als Erzähler, Hartwigs letzte Nacht. Ist deshalb Fontanes Roman so gut als Roman, weil er das Tragische, wo es grässlich wird, ausspart? Auch das Intime ausspart, dass er jede erotische Szene vermeidet. Persönlich hat mich das unendlich erleichtert. Aber mein persönliches ist ein mediokrer Gesichtspunkt. Jedenfalls kein literarischer. Was könnte einen Menschen tiefer verwurzeln in uns, als seinen Tod verschuldet zu haben? Kein Trost, dass er ein so schönes Leben gehabt hat. Meine Torheit schnitt es ihm ab. Der Junge, als sie ihn vor 14 Tagen ins Elternhaus entlassen haben, da wusste er, denke ich, wie wenig Zeit ihm noch bleibe. Und hatte ja noch kaum Zeit gehabt. Wenn man seinen 19 Jahren das Kindsein abzieht und die Dienstjahre, die ewigen deutschen Pflichtübungen, Hitlerjugend und Gymnasium und Arbeitsdienst an die Front... Wie wenig Zeit ohne Uniform und weniger noch mit einem Mädchen oder reisend, gar ins Ausland. Unmöglich für einen Deutschen, das Ausland zu sehen, es sei denn als Besatzungssoldat. Wie betrogen diese ganze Generation um ihr Leben. Wie betrogen. Hat doch auch dieser Junge noch gemerkt, als sie ihn heimschickten aus dem Lazarett, dass dies nur geschah, damit er hier im Elternhaus stirbt. Ausgerechnet heute Abend, an dem er so überraschend weniger wird zusehends, ausgerechnet jetzt sind Eltern und Schwestern weg. Ach Junge, nicht bevor deine Eltern zurück sind.